5, 4, 3, 2, 1, ignition. Ladies and gentlemen, welcome to the games that you play, that we play, the games that people play. Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus? Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger, bin so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. La, la, la. klatschen Menschen Viper für mich. Ich habe dich gezähmt in allen Dingen, doch all dies war nur lächerlich für dich. Fast hätte ich mein Gesicht daran verloren. Die Manege ist leer, das Licht geht aus, die Musik verstummt, die Luft ist raus, ich bin nicht mehr dein Clown. Die Manege ist leer, das Licht geht aus. Doch heute heute hier, wie du blonder Engel. Wir machen die Welt, wie sie uns gefällt. Hey, kleines Luder, komm her und zieh dich nackig aus. Hey, kleines Luder, komm, geh mit mir nach Haus. Hey, kleines Luder, komm her und zieh dich nackig aus. Hey, kleines Luder, komm, geh mit mir nach Haus. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, zwei Porsche und ein Pferd und alles, was dazu gehört. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, zwei Porsche und ein Pferd und alles, was dazu gehört. Ich hab die Füße im Wasser und den Arsch im Sand, hab einen Strohhalm im Eimer und ein Eis in der Hand. So erkennt ihr mich gleich, ich bin der König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand. Es ist 6 Uhr früh und mein Wecker geht, doch ich bleibe noch liegen und komm wieder zu spät. Ich denke viel lieber an die Urlaubszeit. Noch ein paar Tage und dann ist es soweit. Mach die Augen zu und träum von der Playa, wo ich 2 Wochen lang mit meinen Freunden feier. Jetzt fragt ihr euch sicher, was ich da so tu. Das erzähl ich euch gerne, also hört mir gut zu. Ich hab die Füße im Wasser und den Arsch im Sand, hab nen Strohhalm im Eimer und ein Eis in der Hand. So erkennt ihr mich gleich, ich bin der König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand, hab die Füße im Wasser und den Arsch im Sand, hab nen Strohhalm im Eimer und ein Eis in der Hand. So erkennt ihr mich gleich, ich bin der König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand. Wochen später bin ich völlig im Glück. Ich bin weit weg von Deutschland und will nie mehr zurück. Die Kleine hinterm Tresen hat's mir angetan. Bei der nächsten Bestellung, ja, da sprech ich sie an. Ich hab die Füße im Wasser und den Arsch im Sand, hab nen Strohhalm im Eimer und ein Eis in der Hand. So erkennt ihr mich gleich, ich bin der König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand, hab die Füße im Wasser und den Arsch im Sand, hab nen Strohhalm im Eimer und ein Eis in der Hand. So erkennt ihr mich gleich, ich bin der König vom Strand. Mit den Füßen im Wasser und dem Arsch im Sand. Ohne Schönheitsoperation, gut gebaute Bäuche, alles Bier, kein Silikon. Und springen! Wer nicht springt, der ist nicht geil. Jump, jump! Wer nicht springt, der ist nicht geil. Jump, jump! Wer nicht springt, der ist nicht geil. Jump, jump! Wer nicht springt, der ist nicht geil. Und die Hände höher, weiter! Geil und sexy. Geil und sexy, na na na na na. Geil und sexy, na na na na na. Und niemand anders ist so geil wie wir. am Abend ein, ein neues Leben fängt mit diesem Luder an. Warum ist es wieder so ein schöner Sonntag, der mir ohne Grund mein Luder nimmt und mir nichts mehr bleibt als der leere Trost. Jedem Menschen ist sein Schicksal vorbestimmt. Ich fange nie mehr was mit einem Luder an, weil ein Luder mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Ich fange nie mehr was mit einem Luder an, weil ein Luder mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Und das süße Madel auf die Alm. Wiedersehen mit ihrem Oh, oh, oh, oh, sie rippt den Finger an. Ich lieb, lieb, lieb, lieb, was? Der Gästenname. Lippe, ihre rote Lippe, ja! Yeah! In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. Ja, ja, ja, ja. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. Ja, ja, ja, ja. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Oh. Jede weiß, was dann geschehen ist. Holla, dia, dia, holla. Follow me through the night, I'll show you. Yeah. voll die Lampe an. Ich bin gut drauf. Und wir wollen alle Hände oben und sehen wir klatschen. Hey, hey, hey, hey. Ich bin gut drauf, du bist gut runter. Ich mach müde Männer munter. Ich bin gut drauf, du bist gut runter. Komm und hol mir eine Luft. Hol mich runter oder rauf. Du bist runter, ich bin drauf. Schlechte Laune kennt Himmel voller Rosen, eine Nacht und Zärtlichkeit. blaues Lieblingsshirt. Doch es hat etwas gefehlt, was mir gehört. Denn du hast immer noch meine Greatest Hits von Elvis. Du hast immer noch dieses kleine Stück von mir. Und solange du Love Me Tender hörst, ist es niemals ganz vorbei. Denn ich weiß, da ist noch Hoffnung. Die schönste meines Lebens. Und bist du auch fort, so war sie nicht vergebens. Meine Liebe wird wie Elvis irgendwie unsterblich sein. Und mit seiner Chance sind wir nie ganz allein. Denn du hast immer noch so fast. It's the way you make me feel like you understand. There is a way I can meet your demand. Girl, cause if you see the sun in my eyes, it should be at no surprise. It's the light of love inside of me. Now tell me, what do you see in my eyes? And I wanna show you, girl. I just want she sends me with her regards. Oh, borrow my shine vacancy. To see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on file. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Go give me time to cover my tracks. Here's your mirror and your ball and jacks, but they're not what I came for. Oh, I came for so much more, and I know. Yeah. der Peter. Kommt er nachher noch vorbei, dann wird es sicher halb drei oder später. Greta, ach hör doch auf mit dem Gezeter. Gibst du ihm heute keinen Kuss, dann macht er sicherlich Schluss und dann geht er. Like a crazy widow. Bumble is the vibe. Everybody fills you up with delight. We keep your body shaking till the break of the light. And when the night comes, there'll be no stopping then. Cause then we flip it back and then we start it once again. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, go, go. Who mixed up Siciliano? All you kind of crazy do the Mambo like a crazy winner. Hey, Mambo. Inside me, find you so unique. So clean and so sweet, and when you mumble, me here is swing your hips. You wicked, so take it off. And a friend, you can tell her. So, hey, Mambo, and no mozzarella. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano. All you kind of crazy do the Mambo like a crazy winner. Hey, Mambo. Und ganz spontan mich selbst vernaschen. Den Frauen sag ich's ganz konkret: Ich komm zu früh und ihr zu spät. Was Sache ist, ich kann's euch sagen: Die Liebe geht nicht durch den Magen. Drum mache ich es ganz gemein im Separé bei mir daheim. Ich fühl mich gut, ich fühl mich edel, wenn ich mir die Palme wehre. Heute habe ich erkannt, mein bester Freund ist meine Hand. Ich fühl mich gut, ich fühl mich edel, wenn ich mir die Palme wähle. Heute habe ich erkannt, mein bester Freund ist meine Hand. Wenn's mich zwickt und wenn's mich quält, ist die Banane schnell geschält. Und wenn danach der Morgen lacht, hab ich's mir wieder selbst gemacht. Kann denn Liebe Sünde sein? Ich sag es euch, ich bin ein Schwein. Drum habe ich es ausprobiert und insgeheim die Hand trainiert. Ich fühl mich gut, ich fühl mich edel, wenn ich mir die Palme wähle. Heute habe ich erkannt, mein bester Freund ist meine Hand. Ich fühl mich gut, ich fühl mich edel, wenn ich mir die Palme wähle. Heute habe ich erkannt, mein bester Freund ist meine Hand. Gestern habe ich's getrieben und mich an einem Ast gerieben. Ab jetzt kann ich darüber lachen, ich brauch niemand mehr anzumachen. An alle Mädels tut mir leid, für euch hab ich heute keine Zeit. Du brauchst mich heute Nacht nicht zu wecken, ich mach mir lieber selber Flecken. Ich fühl mich gut, ich fühl mich edel, wenn ich mir die Palme wähle. Heute habe ich erkannt, mein bester Freund ist meine Hand.